Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Radio Lora ist der Sendeplatz und die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen lädt Sie ein, unsere Auseinandersetzung mit dem Thema Gemeinschaft und Grundeinkommen zu lauschen. Dieses große Gebiet haben wir für heute unterteilt in Facetten der Gemeinschaft. Wie weit reicht meine Verbundenheit? Plädoyer für Gemeinschaft neu erkunden und bewusst gestalten. Gemeinschaft und Grundeinkommen. Und dann ganz zum Schluss, wie üblich, unsere Tipps und Termine. Und ich bitte Sie wieder, Stift und Zettel bereitzulegen zum Mitschreiben. Heute Abend im Studio begrüße ich ganz herzlich den Jürgen Greiner. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich begrüße die Sabine Heisner. Der Technik, wie üblich, unseren lieben Felix und Andreas, habe ich auch gerade gesehen, steht ihm heute Abend zur Seite. Ganz herzlichen Dank und willkommen, Andreas. Wir hören die erste Musik. Der Interpret ist DJ Remolev und There's Nothing to Do. Kommen wir schon zum ersten Thema, Facetten der Gemeinschaft. Und ich bin dann mal so in unser heißgeliebtes Wikipedia gegangen und habe mal kurz nachgeschaut, was die denn unter Gemeinschaft schreiben. Da schreiben sie einfach gemein. Das ist natürlich gemein. Aber sie kommen dann auch auf Gemeinsamkeit und Gemeinschaft. In der Soziologie und der Ethnologie schreiben sie, besteht das aus einer überschaubaren Gruppe. Was ist denn überschaubar? Überschaubar ist zum Beispiel die Familie oder der Clan, eine Gemeinde oder ein kleiner Verein, der Freundeskreis, die Schule und so weiter und so fort. Aber was verbindet denn eigentlich eine Gemeinschaft? Ein ganz starkes Wir-Gefühl, schreibt Wikipedia. Die allerursprünglichste Form des Zusammenlebens kommt aus der Urgesellschaft. Das ist natürlich schon lange her. Es gibt in Europa eine politische Gliederung, das ist eine Gemeinschaft und sie besteht aus drei Gemeinschaften und das ist in Belgien die flämische, die französische und die deutsche Gemeinschaft. Weitere Gemeinschaftsformen, schreibt Wikipedia, sind zum Beispiel Religionsgemeinschaften, Ordensgemeinschaften, Lebensgemeinschaften, Versichertengemeinschaften und so weiter und so fort. Ja, vielleicht könnte man auch da noch ein paar dazufügen, denke ich. Zum Beispiel die Vereine, die hast du, glaube ich, nicht erwähnt gehabt. Oder Tauschgemeinschaften, wo Menschen sich zusammentun und kleine Dienstleistungen oder Habseligkeiten miteinander tauschen. Oder ich denke auch die Straßenverkehrsgemeinschaft. Ich spreche bewusst von diesem Begriff. Zwar zum einen mal gibt es Regeln, die das Straßenverkehrsleben miteinander regelt, aber es gibt ja auch eine gemeinsame Achtsamkeit, um Unfälle zu vermeiden. Und wenn die Menschen wirklich achtsam sind, dann kann einer einen Blödsinn machen und es passiert trotzdem kein Unfall. Ja, und Wirtschaftsgemeinschaften gibt es natürlich auch, Unternehmen, Verbände, alles Mögliche in der Form. Und ich denke, dass wir eigentlich in der Richtung unterwegs sind, dass wir eine Weltengemeinschaft, vielleicht eine Weltgemeinschaft bilden. Und zwar die Gemeinschaft aller Menschen auf unserer Erde. Ja, vielleicht ist es mal interessant, Wikipedia hat einerseits ein bisschen beschrieben, was sie das Wir-Gefühl als Kennzeichen. Wir haben uns auch einige Gedanken gemacht gehabt, was denn eigentlich für eine Gemeinschaft wichtig wäre. Und ja, uns ist dabei aufgefallen, dass sehr wichtig ist, sich gegenseitig wahrnehmen. Also ich spüre den Jürgen neben mir. Und so ein Prinzip, auch so ein Verhaltenskodex, wie du mir, so ich dir. Also im positiven Sinne. Aber auch im Begrenzenden, wenn du das nicht willst, dass dir das getan wird, dann tu es auch keinem anderen. Auch das. Das ist doch so eine Kain- und Abel-Geschichte, oder? Ja, wenn du jetzt das? Ja, natürlich. Wenn ich Kain bin und wenn ich Abel bin und nicht umgebracht werden will, dann sollte ich auch meinen Bruder nicht umbringen. Also, naja gut, er hat es ein bisschen anders getan, aber du hast schon recht. Das hätte es vermieden. Ja, Verbundenheit und Zugehörigkeit sind sicherlich natürlich auch weitere Aspekte. Und Teilhabe, das heißt, dass ich wirklich an dem Aktivsein in dieser Gemeinschaft auch, oder an dem, was in dieser Gemeinschaft getan wird, auch teilhabe. Ja, und was ich auch wichtig finde, ist, dass Gemeinschaft so etwas hat wie ein übergeordnetes Ziel. Ja, eigentlich hat eine Familie doch für mich so ein übergeordnetes Ziel. Das wäre jetzt für dich? Ja, für mich wäre das ganz wichtig, denn ich werde ja... Nein, welches übergeordnete Ziel nimmst du da wahr? Bildung, Zugehörigkeitsgefühl, vor allen Dingen auch Vertrauen. Und ich glaube, in diesen drei Punkten, da kann ich mich entwickeln. Naja, ich denke eigentlich, übergeordnetes Ziel wäre Geborgenheit, Habe ich Zugehörigkeit. Das vergessen? Ja. Zugehörigkeit hatte ich doch gesagt. Was Bildung als erstes gesagt. Ja. Was mich irritiert ich habe. Ich habe das natürlich nicht vergessen, das ist schon ganz klar. Ja, das ist dir bewusst, nur hast du gerade gar nicht gesagt gehabt. Das fand ich interessant. Ja, seht ihr, so geht einem das nämlich in einer Gemeinschaft. Da denkt der andere mit und kann uns somit weiterführen. Eine Gemeinschaft ist nicht etwas in meinen Augen, was stehen bleibt, sondern das sich entwickeln muss. Sonst wird es ja... Ja, sonst ist es doch etwas, was aus irgendetwas heraustritt, aus der Zeit zum Beispiel. Ja, und ich kann eigentlich Teil einer Gemeinschaft sein, ohne dass ich etwas dazu tue. Oh ja, unbedingt. Ha, das finde ich jetzt richtig gut. Wir schweigen jetzt mal 10 Minuten. Ja, und trotzdem sind wir eine Gemeinschaft, eine Schweigensgemeinschaft. Ja, genau. Dann gehen wir aber ins Kloster gemeinsam. Ich gehe ins Nonnenkloster. Das hatten wir auch irgendwie in unserer Vorbesprechung so ein bisschen gehabt mit Gemeinschaft. Mir fiel nämlich sofort ein, das Nonnenkloster. Das ist für mich eine Form von selbstgewählt. Ja, ich hatte nämlich zuvor die Fußballclubs und das Fußball und so weiter. Also und Oktoberfest und dann sagte Sabine spontan, das ist aber ziemlich männlich. Und dann habe ich ihr die Gegenfrage gestellt, ja und was wäre denn eine Form von weiblicher Gemeinschaft? Und dann kam ja nichts Besseres in den Sinn als das die Gläubigkeit, die Nonnen. Das Nonnenkloster. Aber ich denke, das Interessante ist, dass zwischen Männern und Frauen, also bei Männern und bei Frauen Gemeinschaft unterschiedlich entstehen kann. Also da gibt es eine gewisse Polarität oder gewisse Eigenschaften. Also bei Männern entsteht das Gemeinschaftsgefühl mehr dadurch, dass sie etwas gemeinsam tun, etwas gemeinsam unternehmen, etwas gemeinsam machen. Das kann eine Wanderung sein, das kann Basteln sein, das kann Fußballspielen sein. Die müssen gar nicht miteinander reden und die empfinden dann eine Verbundenheit und Gemeinschaft. Frauen haben eine Tendenz, das braucht man nicht so Schubladen so fix sehen, das sind aber so gewisse Richtungen, dass sie eigentlich Gemeinschaft über Dialog bilden, über Kommunikation. Die müssen gar nichts miteinander tun, die müssen auch nicht mal einander zustimmen im Thema, die müssen einander unter Umständen nicht mal zuhören, aber sie reden miteinander und das Reden bildet bei ihnen ist ein gemeinschaftsbildendes Element. Deswegen verstehen sich manchmal Frauen und Männer nicht immer oder gehen auch aneinander vorbei in ihren Vorstellungen darüber, wie sie ihre Gemeinschaft denn gestalten wollen. Genau. Und jede Familie ist eine Gemeinschaft und jede Familie hat ganz andere Ziele und Werte vor allen Dingen auch für sich. Was ja nicht bedeutet, dass man nicht das in der großen Gemeinschaft, sprich in der Gesellschaft, dann wieder zusammenbekommen kann. Dass sie, ja? Ja, aber wollen wir es hier erstmal belassen und wollen wir erstmal Musik spielen, bevor wir in den nächsten Teil reinkommen? Dann spielen wir jetzt mal die Musik von Stefano Tago und Enzo Calino und der Titel heißt Movement. Sie haben ja jetzt in unseren ersten Teil gehört und ich könnte mir gut vorstellen, dass nicht jeder damit einverstanden ist mit dem Begriff Gemeinschaft. Entschuldigung. Und ich frage jetzt mal den Jürgen, was könnte denn ein Grund sein, dass diese Menschen an Gemeinschaft nicht glauben? Ja, das ist eine gute Frage. Naja, vielleicht ist interessant auch mal Gemeinschaft so ein bisschen die Entwicklung über die Zeit. Ich meine hier aber einen großen Zeitbereich über die Entwicklung der Menschheitsgeschichte auch mal anzuschauen, da einen kurzen Blick drauf zu werfen. Naja, du hast vorher gesagt, die Urgemeinschaft ist in Wikipedia genannt gewesen. Also die Familie ist sicherlich für jeden Menschen auch heute noch die erste Gemeinschaft, für die meisten Menschen. Und dann die größere Familie und dann so entwickelt sich das weiter. Dann gibt es natürlich diese ganzen Kreise, Machtkreise, die dann Gemeinschaften gebildet haben in den Ritterzeiten, jetzt von mir aus. Dann Gleichgesinnte, also Glaubensgemeinschaften und heute Interessensgemeinschaften, wie zum Beispiel große Unternehmen. Und auch vom Regionalen her haben wir zuerst die kleinen Gemeinschaften gehabt, die Dorfgemeinschaften oder Siedlungsgemeinschaften, Dorfgemeinschaften, dann Stadt, Kreis, Land, Nation. Und wir sind eigentlich jetzt so langsam in dem menschheitlich jetzt in Europa in dem Übergang, dass wir oder voll dabei, eigentlich in die Richtung Kontinent zu denken. Nicht ganz, aber die Europäische Union ist in der Richtung natürlich eine Gemeinschaft, die einen Teil des Kontinentes abdenkt, die nicht mehr auf die Nationen oder Länder begrenzt ist. Und langfristig ist davon auszugehen, dass mehr und mehr Menschen die gesamte Erde als eine Gemeinschaft wahrnehmen. Das gibt es schon, aber das ist noch etwas eher im Anfänglichen, das Ganze. Ja, aber was gibt es eigentlich für Störungen oder Schwierigkeiten, Gemeinschaft zu empfinden? Es sind natürlich zum einen mal negative Erfahrungen. Nicht alle haben diese Gemeinschaften, die ersten Gemeinschaften, Familie, Verwandtschaft und so weiter. Das sind ja keine Wahlgemeinschaften, sondern na, die hat man und die kann man sich nicht wählen wie Freunde. Und diese Gemeinschaften können natürlich auch als negativ erlebt worden sein. Dann kann natürlich auch einige Störungen auftreten, zum Beispiel Konkurrenz oder Geltungsbedürfnis. Oder Macht ist auch ein sehr starkes störendes Element in Gemeinschaften. Gut, dann gibt es natürlich auch das Thema, dass man für Gemeinschaft eine gewisse Reife entwickeln muss, um eine Balance zu entwickeln zwischen Ich und Wir, Ich und Gemeinschaft. Und diese Reife ist natürlich etwas, was manche leichter entwickeln können und manche brauchen vielleicht länger Zeit oder finden es auch nicht so richtig dann. Und natürlich ist dazu auch, um das zu finden, ist natürlich eine beständige Reflexion sich selbst, seiner selbst, des Umfeldes, all dieser Elemente wichtig. Und Ängste können natürlich auch Beschränkungen hervorrufen. Du hast von Individuum gesprochen, ein Individuum in der Gemeinschaft. Das sind ja zwei Pole, die müssen ja gar nicht unbedingt auseinanderdriften, sondern ich kann ja aus meiner individuellen Freiheit gemeinschaftsfähig auch werden. Das ist auch etwas, was, also das Denken der Menschen entwickelt, hat sich über die Jahrtausende, Hunderttausende ja auch ständig weiterentwickelt. Und es gab natürlich Zeiten, in der ein Entweder und Oder möglich nur gewesen ist. Und auch bei manchen Menschen beobachtet man das heute noch, die sagen, das ist das Richtige und das andere ist das Falsche. Und wenn ich natürlich in Polaren denke, dann denke ich entweder in Ich oder in Gemeinschaft. Aber ich kann noch nicht vielleicht den Gedanken annehmen, dass Ich und Gemeinschaft vereinbar ist. Oder noch weitergehend, dass ich notwendig ist, um Gemeinschaft zu entwickeln. Und zwar eine ganz andere Form von Gemeinschaft. Aber dazu werden wir sicherlich noch im Weiteren tiefer reingehen. Was ich, ja, du bist... Also wenn ich Gemeinschaft ablehne, dann heißt das ja auch, dass ich mich nur um mich selber kümmere. Wo stehe ich denn da eigentlich? Das habe ich mich immer gefragt. Ja, was ist denn das eigentlich für ein Gedanke? Gut, es sind eigentlich unterschiedliche Menschen. Es sind natürlich Menschen, die damit im Frieden sind. Oder es sind natürlich auch Menschen, die sich abgewiesen fühlen und die auch vielleicht eine Art von verbitterte Menschen dann sind. Was ich vielleicht noch einfach zu Gemeinschaft hinzufügen würde, ist, dass Gemeinschaft eigentlich etwas sehr Flüchtiges und Fragiles ist. Ja, vergleichbar mit Vertrauen. Also Gemeinschaft braucht auch etwas mehr Zeit, um es entwickeln zu lassen, um zu entstehen. Aber Gemeinschaft kann auch unheimlich leicht zerstört werden. Ja, so wie das aber auch mit anderen Themen ist, wie zum Beispiel Zuneigung oder Liebe. Nicht bei allen klappt auch das, etwas stabil zu halten. Das sind alles Dinge, die sehr dynamisch und sehr flexibel sind und die auch immer gepflegt und entwickelt werden müssen. Und ja, es gibt eben neben dem Bedürfnis nach Individualität und auch ein Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und das Interessante ist, dass man eben, um Gemeinschaft zu finden und Individualität gleichzeitig leben zu können, dass man dazu Grenzen finden muss. Damit meine ich nicht Abgrenzungen, Abschottungen, Blockierungen, sondern Grenzen, das heißt Definitionen, wo mein Ich, wo ich bin und wo die anderen sind. Und das Ganze darf auch ein bisschen flexibel und ein bisschen offen und durchgängig sein. Das sollte also durchlässig sein, aber durchaus, durchaus Definitionen, wo es für mich angenehm ist und wo es für mich nicht passend ist. Systemische Arbeit. Ja, Reflexion, was ich vorher gesagt habe. Und das sind eigentlich die Dinge, wo es manchen gelingt es eben nicht und dann kommen eben Störungen auf und eben auch Ablehnungen. Da kann ich doch, irgendwie haben wir doch ein ganz aktuelles Thema, oder? Ich glaube, dazu geht Jochen ein. Ach, da geht der Jochen. Das ist ja sehr gut. Ah, wunderbar. Darf ich Ihnen unseren Überraschungsgast vorstellen? Das wird ein wenig dauern. Wir werden nun eine Musik spielen, die von dem Interpreten Blasco kommen wird. Und sein Titel ist Rivers of Avalon. Wir haben es gerade schon angekündigt gehabt, unser dritter Mann oder dritte Person in unserer Redaktion, Jochen Balzer, wird jetzt, wir haben mit ihm ein Gespräch aufgezeichnet, er ist im Moment krank und zu Anfang erzählt Jochen uns, wie er auf das Thema Gemeinschaft denn gekommen ist. Hören wir den Beitrag von Jochen. So. Das wird jetzt gleich irgendwie beginnen. Die Technik bereinigt gerade noch die Thematik und dann wird der Beitrag gleich loslaufen, hoffe ich. Ja, ich hoffe, dass Jochen bald wieder gesund ist und wieder aktiv am Leben teilnehmen kann. Bis dahin steht er uns nicht zur Verfügung. So, der Beitrag steht zur Verfügung, also ab. Zunächst mal sann ich darüber nach, wie das kommt, dass jedes Jahr dieses Oktoberfest in München Ende September eine derartige Wucht in der Stadtgesellschaft bekommt. Was suchen die Menschen da eigentlich? Was zieht sie dahin? Gut, das ist sicher eine breite Facette von Motiven und Interessen. Ich erinnerte mich dann, dass ein Freund von mir erzählte, dass er mehrere Jahre lang gern in diese Zelte ging, weil er es so schön fand, dort mit allen möglichen Leuten aus der ganzen Welt Sinnvolles und weniger Sinnvolles zu kommunizieren. Klar, es stellte sich ein gewisser Alkoholpegel ein und es passierte so alles Mögliche und das fand er faszinierend. Mit Menschen eben, die wirklich aus der ganzen Welt angereist waren, um da zusammen zu sein auf dem Oktoberfest. Also das war schon klar eine Erfahrung einer gewissen Art von Gemeinschaft. Gut, das war dann so der eine Pol. Und dann fiel mir aber zugleich auch wieder ein, welche Fernen oft zwischen den Menschen liegen, wenn ich mit der U-Bahn fahre, mit der S-Bahn unterwegs bin, was ich ja eigentlich in München täglich bin. Und da gibt es so den Eindruck, dass sich das verstärkt und dass im Grunde die verschiedenen Schichten, Sphären in unserer Stadt auseinanderdriften, dass da Menschen in Zusammenhängen zunehmend leben, wo sie eigentlich keine innere Verbindung mehr finden können zu Menschen anderer Schichten. Und das betrifft natürlich gerade Menschen, die jetzt arm sind, die herausfallen aus bestimmten Einkommensverhältnissen, dass da auch, sag mal, eine Distanz auftritt zwischen den Menschen, wo man so den Eindruck hat, die Menschen haben Angst, dass mit dem anderen Menschen Forderungen, Unglück auf sie zukommt, was, wenn sie einen näheren Kontakt machen würden, sie da nicht abweisen könnten, womit sie sich dann beschäftigen müssten und bloß keine Probleme noch zusätzlich. Also, dass da starke Abgrenzungstendenzen da sind. Und ich denke so, klar, das ist auch eine soziologische Folge der neoliberalen Politik, die ja so stark darauf gesetzt hat, seit jetzt doch einigen Jahrzehnten, auf die Vermögensbildung der Einzelnen. Und dass natürlich jeder hat dann viel weniger oder gar nichts auf dem Konto oder auch nur Schulden. Und danach differenziert sich dann die Gesellschaft aus. Sie atomisiert, könnte man sagen. Und es ist auch klar, dass dann die Tendenz herauskommt, dass dann Gleiches nur mit Gleichem noch verkehren will, dass sie einfach die Bandbreiten verkleinern. Und dass dann allmählich eben die Gefahr besteht, dass der große gesellschaftliche Zusammenhang eigentlich von immer weniger Menschen noch gespürt wird. Und es ist klar, diese neoliberale Politik muss auf die Dauer durchschlagen, bis hin zur U-Bahn-Situation. Und ich denke, dass diese neoliberale Entwicklung in manchem der Höhepunkt ist, einer tiefergehenderen Bewegung, wo eben die traditionellen Verbundenheiten verloren gingen. Ja? Also dass natürlich menschheitsgeschichtlich gesehen Familie, Clan, Stamm, Volk, das waren ja alles Zusammenhänge, in denen wir noch lange gelebt haben, wo wir sozusagen von selber unseren Platz fanden. Das war nicht immer lustig oder oft auch gar nicht lustig, aber es war zunächst mal eine soziale Form, die die Menschen einschloss. Und ich denke, dass wir in einer Zeit leben, wo das ganz stark weltweit an Kraft verliert. Also wo auch überkommene Moralvorstellungen, Religionsvorstellungen und so weiter, dass das eigentlich kraftlos wird, dass die Menschen sich eben tatsächlich sehr stark auf sich geworfen sehen. Das ist sozusagen eine radikale Individualisierung. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite Versuche, massiv das Alte wiederherzustellen. Islamistische Strömungen, evangelikale Strömungen, weltweit auch. Und es gibt auch wiederum, das könnte man fast noch neben das Oktoberfest stellen, diese nationalistischen Begeisterungen, wo man dann vielleicht wegen Fußball-Weltmeisterschaft oder so plötzlich dann auf der Straße sich in den Armen liegen kann. Klar, wenn es um den Neoliberalismus geht, wenn es um dieses Auseinanderfallen geht, da sehe ich auch unser Thema bedingungsloses Grundeinkommen angesprochen, weil ja mit dem bedingungslosen Grundeinkommen für die Gesellschaft, die das einführt, wieder ein großer Boden gesellschaftlich entsteht, auf dem alle gemeinsam stehen. Und ich bin wirklich gespannt, wie das sich anfühlt oder anfühlen wird, wenn wir zusammen in der U-Bahn stehen werden, aber eben dieses bedingungslose Grundeinkommen als gemeinsame Grundlage unseres Daseins haben. Ich denke, dass wir sehr anders wieder zueinander stehen können. Und ich freue mich darauf insofern, weil ich denke, dass wir eigentlich gesellschaftlich nicht die Grundstimmung der Abgrenzung voneinander brauchen, sondern die Grundstimmung des Austauschs miteinander. Ja. Und weil wir voneinander lernen müssen und weil wir nur gemeinsam unser Gemeinwesen gestalten können. Nun denke ich, dass dieser Prozess des Verlusts der überkommenen Zugehörigkeiten uns eben unwiderruflich vor die Herausforderung stellt, jetzt mit Bewusstsein in unserem eigenen Leben zu erforschen, was bedeutet eigentlich Gemeinschaft? Mit wem habe ich Gemeinschaft? Und dann auch bewusst Gemeinschaft zu pflegen. Das geht alles nicht mehr von selber. Das fällt uns nicht mehr selber zu. Ich denke, das ist ein großer menschheitsgeschichtlicher Umschwung, an dem wir nicht vorbeikommen. Da sitzen wir mittendrin, auch wenn es nicht jeden Tag in der Süddeutschen auf Seite 1 steht. Aber es ist eigentlich ein weltweites Thema. Ich habe das als Flüchtlingsbetreuer gemerkt. Ob die Menschen aus Vietnam kamen, aus Afghanistan, aus Kongo-Kinshasa, überall war das Thema. Diese Frage, wie finde ich mich zurecht in einer Welt, in der die sozialen Zusammenhänge nicht mehr gegeben sind, in der sie von unserem Tun abhängen, von unserer Wahrnehmungsfähigkeit und unserer Handlungs- oder unserem Denkfähigkeit. Bei mir war das so, dass meine Eltern, geprägt durch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, sehr stark die Familie im Vordergrund sahen, weil es im Grunde das Einzige war, so hat mein Vater das auch mal ausgedrückt, was in diesen ganzen furchtbaren Geschehnissen, auf was man sich noch verlassen konnte. Das hatte eine gewisse, man könnte sagen, regressive Tendenz. Der Krieg, die Kriegserfahrung führte dazu, dass die Menschen sich, oder manche jedenfalls, sich stärker an die Familie klammerten, als sie es sonst getan hätten. Und ich denke, dass deswegen auch der Bruch von der Generation meiner Eltern zu meiner Generation so ausgeprägt war. Weil wir wieder ein Individualisierungsthema brachten, was die Elterngeneration hatte zurückstellen müssen. So war es für uns, für mich als junger Mensch, recht selbstverständlich, im Grunde das Menschheitliche zur Basis des Sozialen zu machen. Ich weiß, ich war dann in den 70er Jahren in Portugal zu Besuch und da gibt es dieses schöne Wort Todos und das heißt alle. Und ich dachte mir immer, ja, ich will immer Lösungen suchen, wo alle eingezogen sind, weil eigentlich das Menschheitliche das ist, was unbedingt respektiert werden muss. Da schwang auch noch diese damals ja noch zeitlich viel nähere Erfahrung der nationalsozialistischen Diktatur nach, dass man einfach sah, wenn man das irgendwo antastet, das menschheitlich Gemeinsame, dann bedroht man im Grunde alle. Wenn einer ausgeschlossen ist, sind alle ausgeschlossen. Man darf einfach dieses Thema des Ausschlusses gar nicht hochkommen lassen im Sozialen. So war es für mich als junger Mensch ganz selbstverständlich, das Individuelle im anderen zu sehen, egal wo er oder sie herkam. Ich weiß noch, als 7-Jähriger oder 6-Jähriger, dann war ich in den USA, da waren wir mal ein Jahr und dann, what's your name? David. Und das war's schon. Ich weiß gar nicht, in welcher Sprache wir uns verständigt haben, aber wir konnten einfach dann miteinander spielen, uns anfreunden. Das ist eben eine Möglichkeit, die man als junger Mensch hat. Da haben wir dann eher die Unterschiede unterschätzt unter uns. Wenn ich mir jetzt anschaue, jetzt in letzter Zeit auch herausgefordert durch diese Situation, dass eben viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, da fragte ich mich dann auch, wie nehme ich jetzt eigentlich andere Menschen wahr? Und ich musste feststellen, obwohl ich das gar nicht will, aber viel von diesen nationalen Schablonen, überhaupt Schablonen, hatten sich so in mein Empfinden wieder eingeschlichen. Ja, dass Menschen dunkler Hautfarbe, Afrikaner, Chinesen, Japaner, immerhin, man kann sie inzwischen auseinanderhalten, aber es sind eben Schablonen. Und dass ich mir dann jetzt bewusst sagte, das gefällt mir jetzt eigentlich bei mir gar nicht. Also ich finde es auch gut, sich das in aller Ruhe mal bei sich selber anzuschauen und ohne sich dafür zu verurteilen. Aber dann fand ich es eben für mich gut zu sagen, nun, das gefällt mir jetzt aber nun nicht, dass das so bei mir geworden ist. Und jetzt will ich doch mal mehr, jetzt nicht mehr spontan wie als junger Mensch, sondern jetzt bewusst sagen, ich will jetzt eigentlich in jedem Menschen den individuellen anderen Menschen sehen. Und ich fand das eine sehr interessante Übung, weil ich merkte, erstens, ich kann wirklich durch meine bewusste Entscheidung mein Wahrnehmen verändern. Und zweitens, indem ich so mein Verständnis des Menschseins erweitere, egal welche Farbe die Haut hat, Körpergröße und sonst was, Herkunftsgegend, dass in diesem Maße, in dem ich in diese Richtung gehe, wirkt das auch auf mich selber zurück, auf mein eigenes Verständnis von mir selber. Sodass ich mich in die Richtung entwickelte, irgendwann zu sagen, die Gebirge des Himalaya, die Urwälder Amazoniens sind auch meine Urwälder, meine Gebirge, weil Menschheit und Erde, das gehört zusammen. Ich brauche mich nicht in meinem menschlichen Selbstverständnis auf diese Gegend hier beschränken, die halt die deutsche Staatlichkeit ausmacht, sondern ich kann, wenn ich mich selber als Mensch verstehe, dann gehört alles zu mir, was zur Erde gehört. Also alle Strömungen des Menschseins. Und das kommt mir eigentlich viel wahrer vor. Sodass dann auch mein Verständnis dessen, was Deutschsein bedeutet, sich verändert. Vielleicht da sogar wieder eine ganz neue Wertschätzung entsteht, aber aus dem Menschheitlichen heraus, aus dem Wissen um die Fülle, zu der ich selber gehöre. So, das war das Plädoyer von Jochen Balzer dafür, Gemeinschaft neu erkunden und bewusst zu gestalten. Wir werden darauf gleich noch ein wenig eingehen, aber zuvor spielen wir Musik und zwar Laurent Denis mit dem Titel Mille et une nuit, was zu Deutsch heißt 1001 Nacht. Radio erlaubt sich natürlich auch zu zitieren, zum Beispiel aus der Süddeutschen von diesem Wochenende, 18. und 19. Oktober, zum Thema Ebola, die Seuche der Welt. Ich komme jetzt mal zurück auf Jochens Beitrag. Da steht nämlich unter anderem hier drin, und zwar so ziemlich als letzter Satz, Afrikas Probleme sind die Probleme der ganzen Menschheit. Das ist jetzt mal bezogen auf Ebola, aber ich glaube, das ist nicht nur das eine Thema, sondern da bestehen noch ganz viele mehr. Gell, Jürgen? Ja, bestehen viele Themen und viele Punkte hat Jochen angesprochen. Und was mir interessant und wichtig erschien, ist der Umstand, dass die alten Gemeinschaftsformen wie Familie oder Glaubensgemeinschaften und Vereine, dass die einfach nicht mehr so funktionieren, dass die natürlich geschädigt sind durch den Individualismus, der sich zum Beispiel im Neoliberalen dann ausdrückt oder was auch immer Ursache und Wirkung ist. Aber auf der anderen Seite, dass eben eine Restaurierung dieser alten Werte, Familie, Nationen und solchen Dingen eben auch wirkungslos sind. Das ist so eine wichtige Erkenntnis, dass wir damit neue Formen für Gemeinschaft finden müssen und dass wir dazu eigentlich in das Wahrnehmen, in erstmal auch das Wahrnehmen in uns hineingehen sollten. Und auch gemeinschaftlich auf die Suche gehen sollten, wie wir Gemeinschaft zukünftig gestalten können. Und die Weltengemeinschaft, aber auch die Achtsamkeit gegenüber einander, auch gegenüber Afrikanern, die im Moment mit dem Ebola-Problem kämpfen, auch das ist an der Stelle natürlich dann auch wichtig. Ja, wir sind da schließlich keine Robinson Crusoes, die dann einfach auf ihrer einsamen Insel hocken und damit hatte sich das Leben dann so ungefähr. Sondern wir sind hier wirklich eingebunden in sehr viel. Und dieses Eingebundensein hat natürlich positive und negative Aspekte. Das versuchen wir ja in unseren Sendungen auch immer wieder darzustellen. Wie würde sich denn so etwas ausgestalten mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, lieber Jürgen? Ja, bedingungsloses Grundeinkommen ist natürlich eine andere Form von Gemeinschaft, die dadurch entstehen kann und die dazu vielleicht auch notwendig ist. Das ist so ein Henne-Ei-Thema natürlich, weil ich brauche für ein Grundeinkommen, das funktioniert, brauche ich eine neue Form von Gemeinschaft. Also in dieser Gemeinschaft ist einerseits eine große Freiheit vorhanden, andererseits natürlich auch Gemeinschaft heißt auch Verantwortlichkeit. Das heißt, die Verantwortlichkeit oder das Nein, ich möchte es nicht Verantwortlichkeit nennen, ich möchte es Wahrnehmung nennen. Das Wahrnehmen, dass ich den anderen das Potenzial, die Grundlage zum Leben gebe. Also das, dieses einander die Lebensgrundlage, ich sage jetzt mal, schenken. Und da ist eben wichtig, dass dieser Impuls davon ausgeht, nicht von dem, was kann ich dem anderen schenken, in der natürlich verlässlichen Erwartung, dass ich dadurch auch das Grundeinkommen, die Lebensgrundlage auch mir geschenkt wird. Aber das Wichtige ist, dass der Gedanke nicht auf das Bekommen geht, sondern auf das Geben. Das ist natürlich eine... Das ist natürlich ein Stück weit Herausforderung. Und da kann man natürlich zweifeln, braucht man zuerst dazu eine neue Gemeinschaft oder braucht man zuerst ein Grundeinkommen? Und da bin ich der festen Überzeugung, auch aufgrund meiner Erfahrungen und Kenntnisse, dass die Form der Gemeinschaft durch die Umstände, die Lebensumstände entsteht. Das heißt, die neue Gemeinschaft entsteht durch das Grundeinkommen. Und damit wird das Grundeinkommen möglich. Also damit sehe ich eigentlich ein Stück weit Ausweg aus dem Henne-Ei-Problem, denn die jetzige Grundlage mit dem Individualismus und der Konkurrenz ist natürlich nicht zukunftsfähig. Nee, gar nicht. Und ich glaube, die Leute sind auch deswegen teilweise sehr unzufrieden, wobei sie das manchmal gar nicht benennen können. Zumindest habe ich das so erlebt. Es braucht einige Unterstützung, um eine Unzufriedenheit benennen zu können zum Beispiel. Aber das Grundeinkommen unterstützt ja den Einzelnen in seinem Sein. Ja? Und wenn ich dann diesen, ja, nennen wir ruhig mal den Geschenkegedanken weiterverfolge, dann schenke ich permanent. Also jetzt, wie ich hier stehe, schenke ich permanent. Und ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir in jeder Sekunde dieses Individuum, was ich in mir besitze, gleichzeitig auch in der Gemeinschaft sich lebt. Das ist natürlich ein Prozess, der, ja, ich glaube, sehr wohl sehr viel Gespräch bringen wird. Da gehört auch vielleicht ein wenig Wahrnehmung oder Bewusstsein dazu und vielleicht grübelt oder fühlt sich der ein oder andere Hörer oder Hörerin dabei irritiert, wenn ich das jetzt ausdrücke. Ja, vielleicht ist das auch wichtig, du hast gesagt, es ist gerade, man schenkt permanent oder man gibt permanent von sich und das muss man natürlich erstmal wahrnehmen, egal was man von sich gibt. Jedes Wort ist etwas, was nach außen sendet. Jedes nicht gesagte Wort kann es genauso sein. Und das bewusst sich zu machen, dass meine Handlungen ein Geben in die Umwelt darstellen, ein Gestalten sind. Das ist der erste Schritt. Und der zweite ist dann auch zu überlegen, was möchte ich denn hinausgeben? Was möchte ich denn gestalten und in die Welt bringen? Und da ist natürlich eine Herausforderung zu erkennen, was natürlich hier Beitrag ist für eine positive Entwicklung in dieser Welt. Wollen wir uns jetzt ein bisschen Musik anhören? Sind wir schon soweit? Ja, wir wären soweit. Okay. Das machen wir dann mal. Dann mach du es. Wir hören jetzt von Traffic in My Head, das ist der Interpret, den Titel Beginning. Thank you. So, wir sind schon ein großes Stück unserer Strecke in unserer heutigen Sendung gegangen und vielleicht ist jetzt Zeit, vor den Hinweisen, Tipps und Terminen ein wenig zusammenzufassen und so die Erkenntnisse zu betrachten. Also für mich war wirklich eine sehr wichtige Erkenntnis aus der Arbeit an dieser Sendung, dass man Dinge mental selbst in sich, für sich und mit den anderen und für die anderen gestalten kann. In unserem Kopf, so wie das Jochen erklärt hat, dieses Reflektieren, Moment mal, will ich so denken und wenn nicht, wie möchte ich eigentlich denken? Und das ist eine verändernde Kraft. Und das ist die Kraft, die wir brauchen, um ein Grundeinkommen ermöglichen zu können, erstmal Gemeinschaft ermöglichen zu können, Gemeinschaft anders zu denken. Und das ist natürlich die Grundlage für ein Grundeinkommen. Und wichtig ist auch, erscheint mir, dass eben die bisherigen Gemeinschaftsformen, wie wir ja leben, immer mehr zusammenbrechen, nicht mehr funktionieren. Und dass es neues Wahrnehmen, Formen von Gemeinschaft braucht und dass wir da alle kreativ sein dürfen. Und dazu ist eben auch dieses Denken, diese gedenkende Kraft eine sehr wichtige und interessante. Und damit können wir dann eigentlich so etwas bilden wie eben ein bedingungsloses Grundeinkommen, um einander die große Gemeinschaft, die Weltengemeinschaft zu ermöglichen, mit dem übergeordneten Ziel, allen ein Überleben und allen bedingungslose Sicherheit für das Leben, also Existenz zu geben. So beginnen können ja die Erwachsenen mit dieser Gemeinschaftsbildungsfrage, dass sie weitergeben können an ihre eigenen Kinder oder an Patenkinder oder Kinder, die sie so auf der Straße treffen vielleicht. Ich finde ja, dass dieser Gemeinschaftsgedanke vielleicht in der Bildung einen Platz finden sollte. In Zusammengang mit Philosophie oder mit Soziologie, das kann ruhig in meinen Augen auch schon in den ersten Klassen, in den Schulen gelehrt werden und die Eltern können das selbstverständlich auch sehr gerne und sehr gut sogar weitergeben, denn beginnen so wirklich als Individuum zu denken, findet ja wohl auch erst statt mit 18 in dem Alter und bis dahin kann ich sehr wohl sehr gute Früchte legen. Ich würde dazu gern was noch hinzufügen, dass man den Begriff der Bildung vielleicht nicht nur auf Schule oder sowas bezieht, sondern wirklich den Begriff Bildung, also im Sinne von Formen, Gestalten, Entstehen lassen, sieht. Und das ist uns allen gegeben. Und diese Kraft können wir jeden Tag immer praktizieren. Ja, da kommen wir zu den Hinweisen, Tipps und Terminen. Magst du anfangen? 52. BGE Café, Samstag, 8.11.2014 von 13 bis 15 Uhr wie üblich. So, es ist die gleiche Adresse, Müllerstraße 46. Das Lokal heißt aber inzwischen Rubin Phoenix. Rubin Phoenix in der Müllerstraße 46. Die Grundeinkommensinitiative München trifft sich. Der Paradigmenwandel am 5. Das ist der erste Mittwoch im Monat, 5.11.19.30 bis 22 Uhr in der Nikolaistraße 17. Sie sind sehr herzlich willkommen. Am gleichen Ort, Nikolaistraße 17, München-Schwabing, trifft sich am 19. November auch von 19.30 bis 22 Uhr die Arbeitskreisorganisation, die sich mit der Organisation von größeren Events für 2015 und 2016 beschäftigt. Die Gruppe BGE for You trifft sich wie üblich donnerstags und zwar dieses Mal am 20. November von 19.30 bis 22 Uhr im Eine Welthaus Schwanthaler Straße 80 Rückgebäude im zweiten Stock, der Raum wie üblich im Aushang. Das Thema Ängste gegenüber dem Grundeinkommen. Ja, und weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de, München mit UE. So, und jetzt kommen wir schon langsam zum Abspann. Die Musik zum Abspann spielt Ellie J und der Titel heißt Always in My Heart. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München. Ja, die Redaktion hatten für diese Sendung Sabine Heisner, Jürgen Greiner und Jochen Balzer. Und in der Technik begleiteten uns heute Andreas und Felix. Kommentare, Anregungen, Kontakt auf radio@bgemuenchen.de. BGE München bitte zusammengeschrieben und mit UE as usual. Ja, darüber können Sie uns, die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen, kontaktieren. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Anregungen. Ja, die Wiederholung der Sendung auf LoRa können Sie am kommenden Mittwoch, den 29.10.2014, hören, wenn Sie ein DAB Plus Radio haben, und zwar von 9 bis 10 Uhr. Unser nächster Termin ist im November, Grusel, Grusel, weil es wahrscheinlich kühl sein wird und dunkel, am 26. November. Das Thema steht noch aus, das ist noch offen. Lassen Sie überraschen. Vielleicht haben wir bis dahin schon Schnee und machen dann schon eine vorweihnachtliche Sendung. Ich weiß gar nicht. Weihnachten haben wir, glaube ich, dieses Jahr wieder keine Sendung. Oh, da müssen wir sehr gut nachdenken. Ja. So, jetzt hier auf LoRa ab 20 Uhr hören Sie eine Sendung des Instituts für sozialökonomische Wirtschaftsforschung. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis bald. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben in der Technik, und auf Wiederhören, liebe Hörerinnen und Hörer.